Bandera roja, tú eres nuestra guía. Bandera roja, tú forjas la unión. Tú eres la esperanza de cuna y botía. Saludes triunfante, la revolución. Volksfront marschiere, kämpf ums neue Leben, kämpf die Freiheit, stark und unbeirrt. Fahne unsere Hoffnung, wenn wir dich erheben, gibst du uns die Kraft, die siegen wird. Obreros y campesinos, cantad a nuestro rojo pendón. Marchemos todos unidos detrás, que la victoria es la unión. Camaradas proletarios, cantad, que nuestra lucha será triunfal. Blutrote Fahne, für das Volk zum Siege. Blutrote Fahne, lasst ein Feuer lohn. Fahne unserer Einheit, in den Morgen fliege. Leuchte den Triumph der